Ratisbone anno domini, mense decembri, millesimo, centesimo, quinquagesimo, quinto. Cronica Baudolini con Iomento, de Aulario io Baudolino, di Galiaudo habeo facto il rubamento più grande della mia vita. Regensburg anno Domini 1155. Chronik des Baudolino aus dem Geschlecht der Aulari. Ich, Baudolino, Sohn des Galiaudo, ich hab gemacht den größten Raub meines Lebens, indem ich genommen aus einem Schrein des Herrn Bischofs Otto viel Bögen und hab sie fast allesamt abgeschabet, außer wo es nicht abging, und hab nun also manchlich Pergament zum Draufschreiben, was ich will. Das heißt, meine Chronika. Wiewohl ich sie nicht kann schreiben in Latino. Incipit prologus deduabus civitatibus historiae, anno domini millesimo centesimo quadragesimo tertio, conscript sepe multumque volvendo mecum dererum temporalium motu ancipit. Dies ist stehen geblieben von dem, was allhi zuvor gestunden und was ich nicht gut habe abschaben können. So dass man's muss überspringen, wenn man dereinst diese Pergamenta wird finden. Nachdem ich sie hab beschrieben, wird auch kein Kanzler sie nicht verstehen, perché questa è una lingua che... Nachdem ich sie hab beschrieben, wird auch kein Kanzler sie nicht verstehen, perché questa è una lingua che... Denn dies ist ein Sprach... die noch niemand nit hat geschrieben. Aber auch wenn niemand nie diese Sprach wird verstehen, wird man trotzdem subito erraten, dass ich es gewesen, der dies hat geschrieben, dieweil alle sagen, dass wir in der Frascheta parliamo una lingua che non è da cristiani. Was nit ist von Christenmenschen. Verflixt. Swear ist schreiben. Mir tun schon alle Finger weh. Baudolino. Hörspiel in vier Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Umberto Eco. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Musik Henrik Albrecht unter Mitwirkung des SWR-Rundfunkorchesters Kaiserslautern. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Erster Teil: Quod principi placuit legis habet vigorem. Das muss eine Gabe der heiligen Jungfrau von Roberito sein, dass er von klein auf, kaum dass er jemand sagen hört, ein paar Worte, subito kann er nachahmen seine Sprache. Hat mein Vater Galiaudo immer gesagt. Und sogar als ich bin begegnet den ersten Alemannen in meinem Leben, das waren die Mannen Barbarossas, welche die Stadt Tortona brannten. Lauter wilde Tüske. Rauz! Rauz aus euren Hütten! Die sagten immer zu Rauz, mein Gott. Nach einem halben Tag hab auch ich gesagt Rauz und mein Gott. Und sie sagten: Kind, geh uns holen schöne Fruven, dass wir machen Fiki-Fuki. Was ist ein Fruven? Una domina, una donna, una femmina, du verstehst. E facevano il segno delle tette grosse, weil nämlich bei dieser Belagerung sind wir knapp mit Femine, all die Waldi von Tortona sind drinnen und wenn wir erst mal reingehen, lass uns nur machen. Aber hier draußen sind weit und breit keine zu sehen. Und dazu fluchten sie so gotteslästerlich, dass sogar mir es kummen ein Gänsehaut. Ich bin marsch nach Hause gegangen, wo es früh am Morgen war, und hab meinem Vater Galiaudo alles erzählt. Und da hat er zu mir gesagt: Na bravo, geh nur und setz dich mitten mang die Belagerer, dass du eines Tages ne Pike in den Hintern kriegst. Weißt du denn nicht, dass diese Dinge nur für die Herren gemacht sind? Lass sie in ihrer Suppe kochen, wir müssen an unsere Kühe denken. Denn wir sind ernsthafte Leute. Nicht solche wie dieser Friedrich, der erst kommt und dann geht und dann wieder kommt und nichts richtig zu Ende bringt. Aber jetzt will ich meine Chronik weitererzählen. Weil nämlich, wenn ich so durch den Wald der Frasqueta streifte, besonders bei Nebel, also da habe ich manchmal Visionen gehabt. Wie damals, als ich das Leoncorno, das Einhorn, gesehen oder das andere Mal, als mir San Baudolino erschienen ist. Figlio della puta, andrai all'inferno! Du Hurensohn wirst zur Hölle fahren! Jawohl, das hat er gesagt. Ich erzähle diese Chronika, weil man sonst nicht kapiert, wie es an jenem Abend gegangen ist, als ein Nebel war, so dicht, dass man ihn hätte mit Messer schneiden können. Als ein Nebel war, so dicht, dass man ihn hätte mit Messer schneiden können. Und wer nicht aus der Gegend ist, kann sich leicht verirren zwischen der Bormida und der Frasqueta. Besonders, wenn kein Heiliger da ist, der ihn an der Hand nimmt. Und so kam es, dass ich auf dem Heimweg war und plötzlich sehe ich vor mir einen alemannischen Ritter, hoch zu Ross, ganz in Eisen. Junge, bitte, ich habe mich bei diesem gottverfluchten Nebel im Wald verirrt. Jetzt ist es bald Nacht und ich finde meinen Mann nicht mehr. Du scheinst von hier zu sein. Junge, wenn du mich hier rausführst, soll es dein Schaden nicht sein. Aber du verstehst wahrscheinlich gar nicht, was ich dir sage. Er zeigte mir eine Moneta, die ich noch nie gesehen hatte. Und dann war er froh, dass ich ihm geantwortet habe auf Deutsch. Wenn du so weiterreitest, landest du schön wie die Sonne im Sumpf. Du sprichst ja meine Sprache. Ja. Und jetzt geht lieber in die Hütte meines Vaters Galiaudo. Da findet ihr eine Schüssel mit warmer Suppe und einen Strohsack zum Schlafen während der Nacht im Stall. Und morgen, wenn es hell wird, zeige ich euch den Weg. Besonders, wenn ihr noch diese Moneta habt. Grazie Benedicte, wir sind arme, aber ehrliche Leute. So habe ich ihn zu meinem Vater Galiaudo gebracht. Ad petitionem tuam, frater Isingrine carissime, primos libros, chronice me, missur ne humane pravitate. Oh, dies hier hab ich nicht abschaben können. Jetzt fange ich noch einmal an mit der Chronik von jenem Abend, als der alemannische Herr wissen wollte, warum ich seine Sprache so gut sprechen konnte. Ich habe diese Gabe, wie die Sancti Apostoli, und auch die Gabe der Visionen, wie die Magdalenen. In dem Platz, wenn ich im Wald umherlaufe, sehe ich plötzlich den heiligen Baudolino auf einem Einhorn in der Farbe von Milch und mit seinem gewundenen Horn, genau da, wo die Pferde das haben, was bei uns die Nase ist. Aber es ist schwer zu sagen, ob Pferde eine Nase haben, sonst könnten sie auch einen Bart haben. Wie ihr Herr, der einen sehr schönen Bart hat, in der Farbe von einem Kupfertopf. Indes die anderen Alemannen, die ich gesehen, die hatten meist gelbe Haare, sogar an den Ohren. Nun gut, du siehst, was du ein Einhorn nennst und vielleicht meinst du das Monoceros, aber woher hast du gewusst, dass es Einhörner gibt auf dieser Welt? Ich habe es in einem Buch gelesen, welches der Eremit der Frasqueta hatte. Ja, aber kannst du denn auch lesen? Und ob? Ihr müsst wissen, es gibt einen heiligen Eremiten hier im Wald der Frasqueta, dem die Leute manchmal einen Huhn bringen oder einen Hasen. Und er sitzt dann vor einem geschriebenen Buch und betet. Und wenn die Leute vorbeikommen, schlägt er sich auf die Brust mit einem Stein. Aber ich sage, es ist bloß ein Uatarone. Das ist ein Klumpen Erde, sodass es nicht so sehr wehtut. Naja, also an jenem Tag hatten wir ihm zwei Eier gebracht. Und wie er da an dem Buch las, habe ich mir gesagt, eins für dich, eins für mich, wie bei guten Christen. Er darf es nur nicht sehen. Aber ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, wo er doch las. Aber er hat mich plötzlich am Hals gepackt und da habe ich gesagt, diviserunt vestimenta mea. Und da hat er laut gelacht und gesagt, hey, du bist ja ein helles Bürschlein, komm jeden Tag her, dann bringe ich dir bei, wie man liest. So hat er mir die Buchstaben eingehämmert. Mit Klapsen und Kopfnüssen. So, so. Und was hast du danach gesehen im Wald? Na, und weil ich daran dachte, dass er ja einer von denen war, die Tortona erobern wollten für Kaiser Friedrich, habe ich mir gesagt, ich tue ihm lieber einen Gefallen. Vielleicht gibt er mir dann noch eine Moneta. Und so habe ich gesagt, vor 2 Nächten, Da ist mir der heilige Baudolino erschienen und hat gesagt, der Kaiser wird einen großen Sieg über Tortona erringen, denn Friederich ist der einzige und wahre Herr der ganzen Longobardia, samt der Frasqueta. Junge, du bist ein Geschenk des Himmels. Willst du nicht mitkommen ins kaiserliche Lager und dort sagen, was San Baudolino dir gesagt hat? Und also gleich, oder fast also gleich, nämlich am nächsten Morgen, hat der Herr mit meinem Vater gesprochen. Ich werde den Jungen mitnehmen und an einen Ort bringen, wo er lesen und schreiben lernt und vielleicht eines Tages Ministeriale wird. Mein Vater Galiaudo wusste nicht, was ein Ministeriale ist. Er dachte wohl, dass jener Herr womöglich einer von denen war, die mit Affen auf die Jahrmärkte gehen. Aber er hat gleich kapiert, dass dann ein Esser weniger im Hause sein würde. Geh, mein Sohn. Für dich ist es ein Glück und vielleicht auch für uns. Und wo diese Alamannen ja so viel herumziehen und immer wieder in unsere Gegend kommen, kann es ja sein, dass du uns ab und zu besuchen kommst. Das will ich tun, Vater. Und bin rasch rausgegangen. Aber ein wenig hat's mir schon auch das Herz zusammengezogen, wie ich meine Mutter weinen sah, als würde ich in den Tod gehen. Führ mich dorthin, wo das Castrum der Kaiserlichen ist. Das ist ganz leicht. Wir brauchen bloß der Sonne zu folgen. Soll heißen, dorthin gehen, woher sie kommt. Und wie wir so gehen und schon die Zelte zu sehen sind, kommt uns eine Kompanie Soldaten entgegen. Alle im Harnisch. Und im selben Moment, in dem sie uns sehen, gehen sie auf die Knie und senken die Piken und die Feldzeichen und heben die Schwerter. Und ich frage mich, na, was soll denn das bedeuten? Kaiser, Santissimus Rex, ihr seid zurück. Und sie küssen dem Herrn die Hand? Und mir fällt beinahe der Kiefer runter, so weit habe ich das Maul aufgerissen vor Staunen. Denn erst jetzt habe ich begriffen, dass dieser Herr mit dem roten Bart der Kaiser Friedrich selber war. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Es wird alles gut. Ich bringe euch große Neuigkeiten von einer Vision. Komm, Kind, sag allen, was für eine Vision du gehabt hast im Wald. Na, und ich werfe mich nieder, als ob ich plötzlich die Fallsucht hätte und verdrehe die Augen und lasse mir Sabber aus dem Mund fließen und schreie lauthals. Ich sehe! Und erzähle die ganze Lügenmär von San Baudolino, die mich zum Wahrsager macht. Und da waren auch die Gesandten aus Tortona, die sich noch nicht entschieden hatten, ob sie sich ergeben sollten oder nicht. Aber als sie mich hatten reden hören, warfen sie sich lang ausgestreckt auf den Boden. Herr im Himmel, ein Wunder. Wenn auch die Heiligen sich gegen uns stellen, dann ist es besser, sich zu ergeben, denn lange kann es so nicht weitergehen. Und der Kaiser war ganz zufrieden und hat mir in die Wange gekniffen, wie es mein Vater nie getan hat. Und dann hat er einen Herrn gerufen, der kein anderer war als der gute Kanonikus Raevi. Ich will, dass der Junge schreiben lernt und den Abakus. Und dass er auch die Grammatik lernt. Ja, mein Kaiser. Also, in Summa, Dank sei dem Herrn im Himmel dafür. Aber eine Chronik zu schreiben bringt einen schon ziemlich ins Schwitzen. Sogar im Winter. Und ich fürchte auch, dass die Lampe alsbald erlischt. Und wie jener andere sagte, der Daumen schmerzt mich. Was ist das für ein Pergament, das du mich hier hast lesen lassen? Das war meine erste Schreibübung. Seit ich das geschrieben habe, ich war vielleicht 14 und noch kaum mehr als ein Waldbauernbub, trage ich es überall mit mir herum, wie ein Amulett. Danach habe ich noch viele andere Pergamente beschrieben, in manchen Zeiten Tag für Tag. Es kam mir so vor, als ob ich überhaupt nur existierte, um abends aufzuschreiben, was mir tagsüber widerfahren war. Später genügten mir knappe monatliche Notizen, wenige Zeilen, um mich an die wichtigsten Geschehnisse zu erinnern. Und ich sagte mir, wenn ich einmal in fortgeschrittenem Alter sein würde, wie man es jetzt sagen könnte, würde ich anhand dieser Aufzeichnungen die Gesta Baudolini verfassen. So trug ich auf meinen Reisen die Geschichte meines Lebens mit mir herum. Doch bei der Flucht aus dem Reich des Priesters Johannes. Priester Johannes? Nie gehört. Ich werde noch von ihm sprechen. Vielleicht sogar zu viel. Was ich sagen wollte, bei jener Flucht habe ich meine Aufzeichnungen verloren. Es war, als hätte ich mein Leben selbst verloren. Erzähl mir, woran du dich erinnerst. Ich sammle Bruchstücke von Geschehnissen, Splitter von Begebenheiten und gewinne daraus eine Geschichte, die sich anhört, als sei sie durchwirkt von einem Plan der Vorsehung. Du hast mich gerettet und mir dadurch das bisschen Zukunft gegeben, das mir noch verbleibt. Zum Dank will ich dir die Vergangenheit wiedergeben, die du verloren hast. Ich, Niketas Choniates, vormals Redner am Hofe, oberster Richter des Reiches, Richter des Velums und Logothet der Sekreta, oder wie man bei den Lateinern sagen würde, Kanzler des Kaisers von Byzanz, zugleich Geschichtsschreiber vieler Komnenen, sowie der Angeloi, betrachtete neugierig den Mann, der da vor mir stand. Bordolino hatte mir gesagt, wir seien uns schon einmal begegnet zur Zeit Kaiser Friedrichs. Log dieser Lateiner? Jedenfalls hatte er mich vor der Wut der Invasoren gerettet, hatte mich an einen sicheren Ort gebracht, mich wieder mit meiner Familie vereinigt und versprochen, mich heil aus Konstantinopel hinauszubringen. Bei näherer Betrachtung sah Bordolino weniger wie ein Christ als wie ein Sarazener aus. Ein sonnenverbranntes Gesicht, eine bleiche Narbe quer über die ganze Wange, ein Kranz noch rotblonder Haare, der seinem Kopf etwas Löwenhaftes verlieh. Und dieser Mann soll bereits über 60 Jahre alt sein? Woher sprichst du ein so flüssiges Griechisch? Und ich habe dich erst vor kurzem mit den Invasoren in ihrer rauen Sprache reden hören, die du schnell und trocken sprichst, wie einer, der sie auch zum Schimpfen und Beleidigen zu gebrauchen weiß. Ich besitze eine Gabe. Es genügt mir, zwei Leute in irgendeiner Sprache miteinander reden zu hören. Und nach kurzer Zeit bin ich in der Lage, mit ihnen zu sprechen. Eine einzigartige Gabe, von der ich gedacht habe, sie sei nur den Aposteln gewährt. Bordolino hatte mein Misstrauen geweckt. Dieser Lateiner sah mich, bei allem, was er sagte, mit einer verhaltenen Ironie an, als wolle er mir bedeuten, seine Worte nicht allzu ernst zu nehmen. Eine schlechte Angewohnheit, die man jedem Beliebigen zubilligen mag, nur nicht einem, von dem man eine wahrheitsgemäße Aussage erwartet, um sie dann in Geschichtsschreibung zu übersetzen. Wir saßen einander gegenüber in einem Turmzimmer, das doppelte Spitzbogenfenster nach drei Seiten hatte. Durch eines sah man auf das Goldene Horn und das gegenüberliegende Ufer von Pera mit dem Turm von Galata. Durch das andere sah man den Hafenkanal in den St. Georgsarm einmünden. Das dritte ging nach Westen und dort hätte man ganz Konstantinopel sehen müssen. Doch an jenem Morgen war die zarte Farbe des Himmels verdunkelt vom dichten Rauch aus den Palästen und Kirchen, die vom Feuer verzehrt wurden. Dort tobte ein wahres Flammenmeer, die Arkaden brachen zusammen, die Paläste stürzten ein, die Säulen knickten um, die Feuerkugeln, die aus dem Zentrum des Brandes hervorstoben, verzehrten die weiter entfernten Häuser, wonach die Flammen, getrieben von launischen Winden, die das Inferno genussvoll näherten, zurückkehrten, um zu verschlingen, was sie zuvor noch ausgespart hatten. Überdies kamen, je nach der Windrichtung, aus verschiedenen Teilen der Stadt Gerüche von Muskatnuss, Zimt, Pfeffer und Safran, Senf oder Ingwer, so dass die schönste Stadt der Welt zwar brannte, aber wie eine Räucherpfanne voller Duftstoffe. Doch zuerst muss ich die Geschichte meiner Rettung durch Bordolino erzählen. Am vorangegangenen Morgen, es war Dienstag, der 13. April anno Domini 1204, oder im Jahre 6712 seit Anbeginn der Welt, wie man in Byzanz zu zählen pflegte, hatten sich die Barbaren endgültig in den Besitz von Konstantinopel gebracht. Am Abend dieses Tages irrte ich durch die glühenden Ruinen, welche gestern noch die Hauptstadt der letzten Römer gewesen war, voller Verzweiflung einen sicheren Weg nach Hause suchend und voller Angst, dass inzwischen vielleicht schon einige dieser Hunde meine Familie bedrohten. Schließlich war ich zu einer unserer riesigen Kirchen gelaufen, der Hagia Sophia, da ich ihre hohen Portale offen stehen sah und nicht annahm, dass die Zerstörungswut der Barbaren so weit gehen würde, auch diesen heiligen Ort zu schänden. Doch als ich eintrat, erbleichte ich vor Entsetzen. Der weite Raum war übersät mit Leichen, zwischen denen sich sturzbetrunkene feindliche Reiter bewegten. Das Lumpenpack war gerade dabei, mit Keulenschlägen die silberne und mit Gold beschlagene Gittertür des Presbyteriums aufzubrechen. Die prächtige Kanzel hatten sie mit Seilen umwunden, um sie herunterzureißen und durch ein Maultiergespann fortschleppen zu lassen. Eine gröhlende Horde trieb die Tiere mit Schlägen und Schreien an, aber die Hufe glitten auf dem blanken Steinboden aus, Die Bewaffneten setzten den armen Tieren mit Stichen und Klingenhieben zu. Die also Gequälten brachen vor Angst in lautes Gewieher aus. Einige stürzten zu Boden und brachen sich ein Bein, sodass der ganze Raum um die Kanzel ein einziges Gemenge aus Blut und Kot war. Weinend über das, was ich sah, hatte ich mich rasch auf den Weg zum hinteren Teil der Kirche gemacht, wo jene Säule stand, die der Volksmund die Schwitzende nannte. Denn in der Tat überzog sie sich, wenn man sie berührte, mit einem mystischen Schweiß. Aber es war nicht aus mystischen Gründen, dass ich sie erreichen wollte. Etwa auf halbem Wege dorthin traten mir zwei hochgewachsene Invasoren entgegen. Sie erschienen mir wie Riesen. In diesem Augenblick fühlte ich mich verloren. Doch im selben Augenblick kam Baudolino in die Hagia Sophia. Er kam hereingesprengt, prächtig wie Saladin, auf einem Ross mit Schabracke, ein rotes Kreuz auf der Brust, das gezogene Schwert in der Hand. Dabei drosch er mit flacher Klinge auf jene gotteslästerlichen Plünderer ein, die genau wie er ein Kreuz auf der Brust trugen, nur dass er nicht betrunken war, sondern außer sich. Er trieb sie rechts und links auseinander, sprengte mitten hindurch und brachte sein Pferd mit einem Aufbäumen zum Stehen, auf das die beiden Häscher ihre Schwerter sinken ließen und ihn mit offenen Mündern anstarrten. Bei allen 12 Magierkönigen aus dem Morgenland, bist du nicht der Logothet Niketas, der Minister des Basileus? Was kann ich für dich tun? Bruder, in Christus, wer immer du sein magst, befreie mich von diesen Barbaren, die meinen Tod wollen. Rette meinen Leib und du wirst deine Seele retten. Nur, dass sich die beiden Riesen längst in Richtung Hauptaltar verdrückt hatten. Oh, guter Mann, hab Dank für deine Hilfe. Nicht alle Lateiner sind also losgelassene Bestien mit hassverzerrten Gesichtern. Nicht einmal die Sarazenen haben sich so aufgeführt, als sie Jerusalem zurückeroberten. Welch eine Schande für die ganze Christenheit. Brüder bewaffnet gegen Brüder. Kreuzpilger, die das heilige Grab befreien sollten und stattdessen von Neid und Habgier fast das Reich der Romäer zerstören. Kyrios Niketas, im Moment ist die einzige Frage, wie man hier rauskommt. Ich kann dich im Viertel der Genueser in Sicherheit bringen, aber du musst mir den schnellsten und sichersten Weg zum Neorion-Hafen zeigen, denn dieses Kreuz, das ich auf der Brust habe, schützt nur mich, nicht dich. Hier ringsum haben die Leute das Licht des Verstandes verloren. Wenn sie mich mit einem griechischen Gefangenen sehen, werden sie denken, dass er etwas wert sein muss und werden ihn mir wegnehmen. Einen guten Weg wüsste ich schon, aber er folgt nicht den Straßen. Und du müsstest dein Pferd zurücklassen. Dann lassen wir es eben zurück. Ich kniete mich hinter der Säule auf den Boden und zwängte die Finger in eine etwas unregelmäßige Fuge zwischen zwei Steinplatten. Hilf mir ein wenig. Zu zweit werden wir es vielleicht schaffen. Tatsächlich ließ sich die Platte nach einiger Anstrengung heben und gab den Blick auf eine dunkle Öffnung frei. Ich nahm eine Fackel von der Säule, die sonst den Altarraum erleuchtete. Da ist eine Treppe. Ich gehe voran. Zieh hinter dir die Steinplatte wieder zu. Schöne große Stadt, dieses Konstantinopel. Und so voller Überraschungen. Nur ein paar Stufen, dann haben wir es. Sag mir nun, wer bist du? Wie heißt du? Baudolino. Aus Alexandria. Nicht aus dem in Ägypten. Ich meine das Alexandria in Oberitalien. Zwischen dem Meer und den Bergen im Norden. Unweit von Mailand. Endlich waren wir am Fuß der Treppe angelangt. Im flackernden Schein meiner Fackel öffnete sich vor uns der Bauch von Konstantinopel. Direkt unter der größten Kirche der Welt erstreckte sich, den meisten unbekannt, eine andere Basilika in die Weite und Tiefe. Ein Wald von Säulen, die sich im Dunkel verloren, wie ebenso viele Bäume eines Sumpf- oder Lagunenwaldes, der in flachem Wasser wächst. Eine ganz auf den Kopf gestellte Basilika oder Abteikirche, denn auch das Licht, das schwach auf die Kapitelle fiel, die undeutlich im Schatten der hohen Gewölbe zu sehen waren, kam nicht aus Rosetten oder Fenstern, sondern aus der spiegelnden Wasserfläche am Boden, die den Fackelschein reflektierte. Die Stadt ist voller Zisternen. Die Gärten von Konstantinopel sind kein Geschenk der Natur, sondern ein Ergebnis der Kunst. Aber schau, das Wasser steht jetzt nur noch kniehoch, weil das meiste zum Löschen der Brände benutzt worden ist. Wenn die Eroberer auch noch die Aquädukte zerstören, werden alle verdursten. Normalerweise kann man hier nicht zu Fuß durch, sondern nur mit einem Boot. Geht das denn weiter so bis zum Hafen? Nein, diese Zisterne endet vorher. Aber ich kenne Passagen und Treppen, die sie mit anderen Zisternen und Gängen verbinden, sodass wir unterirdisch, wenn nicht direkt bis zum Neorion, so doch bis zum Prosphorion gehen können. Allerdings, ich kann nicht mitkommen. Ich zeige dir den Weg, aber ich muss dann umkehren. Ich muss meine Familie retten. Sie ist in einem kleinen Haus hinter der Irenenkirche versteckt. Kyrios Niketas, du bist wohl nicht recht bei Trost. Erst lässt du mich hier runtersteigen und auf mein Pferd verzichten, obwohl ich ohne dich sehr gut durch die Straßen zum Neorion gelangt wäre. Und dann willst du umkehren und mich allein weitergehen lassen? Meinst du, du könntest deine Familie erreichen, bevor dich zwei andere Sergenten anhalten, wie die, bei denen ich dich gefunden habe? Und selbst wenn es dir gelingt, was willst du dann tun? Früher oder später wird dich jemand finden. Und wenn du meinst, du könntest die Deine nehmen und in Sicherheit bringen, wohin willst du denn gehen? Ich habe Freunde in Selymbria. Ich weiß zwar nicht, wo das ist, aber um dorthin zu gelangen, musst du erstmal aus der Stadt hinaus. Kyrios Niketas, du kannst für deine Familie nichts tun. Aber wo ich dich hinbringe, dort finden wir Freunde aus Genua, die in dieser Stadt das gute und schlechte Wetter machen. Sie sind gewohnt, mit den Sarazenen zu handeln, mit den Juden, den Mönchen, der kaiserlichen Wache, den persischen Kaufleuten und jetzt auch mit den lateinischen Pilgern. Es sind gewiefte Leute. Du sagst ihnen, wo sich deine Familie befindet, und sie bringen sie dir morgen dahin, wo wir sein werden. Wie sie das anstellen, weiß ich nicht. Aber sie werden es tun, weil wir alte Freunde sind. Gut, du hast mich überzeugt. Und ich danke dir für meine Rettung. Aber warum machst du dir so viel Mühe mit mir? Was soll ich denn sonst mit einem guten Christen machen? Aber im Grunde hast du schon recht. Ich hätte dich von diesen zwei Kerlen befreien und dann allein fliehen lassen können. Aber ich habe mich an dich geheftet wie ein Blutegel. Schau, Kyrios Niketas. Ich weiß, dass du ein Geschichtsschreiber bist, so einer wie Bischof Otto von Freising einer war. Aber als ich Bischof Otto kannte und bei ihm war, bevor er starb, da war ich ein Knabe und hatte keine eigene Geschichte und wollte nur die der anderen erfahren. Jetzt hätte ich vielleicht eine, aber ich habe alles verloren, was ich über meine Vergangenheit aufgeschrieben habe. Und nach dem, was mir heute widerfahren ist, muss ich unbedingt mit jemandem darüber sprechen, sonst werde ich verrückt. Was ist dir denn widerfahren? Ich habe einen Menschen getötet. Es war der, der vor fast 15 Jahren meinen Adoptivvater ermordet hat. Den besten aller Könige. Kaiser Friedrich Barbarossa. Aber Friedrich ist doch in Kilikien ertrunken. Das glauben alle, aber er ist ermordet worden. Kyrios Niketas, du hast mich heute Abend in der Hagia Sophia wütend mit dem Schwert reinschlagen sehen. Aber glaub mir, ich hatte in meinem ganzen Leben noch niemals Blut vergossen. Ich bin ein friedlicher Mensch. Diesmal jedoch musste ich töten. Ich war der Einzige, der für Gerechtigkeit sorgen konnte. Du wirst mir alles erzählen. Bald entstiegen wir der Zisterne in die inzwischen stockdunkle Nacht. Durch menschenleere Gassen erreichten wir schließlich den Turm der Genueser. Baudolino, Gott sei Dank bist du heil zurück. Danke, Boiamondo, für deine Sorge. Das hier ist Kyrios Niketas. Es ist mir eine Freude. Den ich gerade noch vor zwei betrunkenen Kreuzfahrern retten konnte. Seid willkommen, Kyrios Niketas. Ich heiße Boiamondo. Kommt rein. Wir waren mit rauer Herzlichkeit empfangen und bewirtet worden. Baudolino schien bei diesen Leuten wirklich zu Hause zu sein. Ich erklärte ihnen, wo sie meine Familie finden würden. Kein Problem. Wir kümmern uns drum. Heute ist es schon zu spät und zu gefährlich, aber morgen in aller Früh werden wir aufbrechen und deine Familie holen. Geht jetzt schlafen. Das hatte er so sicher und überzeugend gesagt, dass danach nicht nur Baudolino, sondern sogar ich eine ruhige Nacht verbrachte. Am nächsten Morgen hatte Baudolino nichts eiliger, als sofort mit seiner Geschichte zu beginnen. Schau, Kyrios Niketas. Er reichte mir das Pergament. Dies ist der Anfang meiner Geschichte. Ich, Baudolino, Sohn des Galiaudo, ich hab gemacht den größten Raub. Was ist das? Ich meine, in welcher Sprache ist das geschrieben? Die Sprache weiß ich nicht. Fangen wir einmal so an. Du hast eine Vorstellung, wo Janua oder Genua liegt und wo Mediolanum oder Mailand, wie die Teutonen oder Germanen sagen, oder die Alamanoi, wie ihr Griechen sie nennt. Also, etwa auf halbem Weg zwischen diesen beiden Städten gibt es zwei Flüsse. Den Tanaro und die Bomida. Und dazwischen liegt eine Ebene, in der, wenn es nicht gerade so heiß ist, dass man Eier auf einem Stein braten kann, meistens Nebel herrscht. Und wenn kein Nebel herrscht, dann schneit es. Und wenn es nicht schneit, dann gefriert alles zu Eis. Und wenn es nicht zu Eis gefriert, dann ist es trotzdem kalt. Dort bin ich geboren. In einem Landstrich, der Frascheta Marincana heißt. Die Leute in der Frascheta sprechen eine gemeinsame Sprache. Aber schon in Tortona sprechen sie eine andere. Und es schreibt auch niemand in dieser Sprache. Denn schreiben tut man immer noch in Latein. Daher war ich, als ich dies hier zu schreiben begann, vielleicht der Erste, der so zu schreiben versuchte, wie wir sprachen. Und was hast du hier geschrieben? Nun, siehst du, durch mein Leben unter gebildeten Leuten wusste ich, welches Jahr wir hatten. Ich schrieb im Dezember Anno Domini 1155. Wie alt ich damals war, wusste ich nicht. Mein Vater sagte 12, meine Mutter meinte, ich wäre schon 13. Vielleicht hatten ihr die Mühen, mich in der Furcht des Herrn zu erziehen, die Zeit etwas länger erscheinen lassen. Als ich schrieb, ging ich bestimmt schon auf 14 zu. Von April bis Dezember hatte ich schreiben gelernt. Ich hatte mich mit Eifer darauf gestürzt, nachdem der Kaiser mich mitgenommen hatte, und ich übte in jeder Lage. Aber hier, was erzählst du hier? Nun, zu Beginn jenes Jahres lebte ich noch bei Vater und Mutter. Wir hatten ein paar Kühe und einen Garten. Ein Einsiedler aus der Gegend hatte mich lesen gelehrt. Ich trieb mich in Wald und Sumpf umher. Ich war ein fantasievoller Junge. Ich sah Einhörner. Und einmal erschien mir im Nebel, so sagte ich, San Baudolino. Ist er dir wirklich erschienen? Kyrios Niketas, das Problem meines Lebens ist, dass ich nie klar und deutlich getrennt habe zwischen dem, was ich wirklich sah, und dem, was ich sehen wollte. Das geht vielen so. Ja, aber mir ist es immer passiert, sobald ich behauptete, ich hätte dies oder jenes gesehen oder auch einen Brief gefunden, der dies oder jenes besagte und den ich womöglich selber geschrieben hatte, dann kam es den anderen so vor, als hätten sie nur darauf gewartet. Und weißt du, Kyrios Niketas, wenn du etwas erzählst, was du dir ausgedacht hast, und die anderen sagen in einem Fort, genau so ist es, dann glaubst du es am Ende selber. Dann, eines Tages, bist du einer von Kaiser Friedrichs Pagen geworden. Nein, sein Adoptivsohn. Zu jener Zeit hatte Friedrich noch keine Kinder. Ich glaube, er mochte mich, weil ich ihm sagte, was die anderen ihm aus Respekt verschwiegen. Er behandelte mich, als ob ich sein leiblicher Sohn wäre. Er lobte mich für mein Gekrakel, für meine ersten Rechenübungen an den 10 Fingern. Liebtest du diesen Vater mehr als deinen leiblichen? Oder warst du nur fasziniert von seiner Majestät? Friedrich war von schöner Statur. Sein Gesicht war weiß und rot. Und nicht so lederfarben wie das meiner Dorfgenossen. Sein Haar und Bart waren feuerrot. Die Hände lang, die Finger schmal, die Nägel wohlgepflegt. Er war seiner selbst sicher und flößte Sicherheit ein. Er war fröhlich und entschieden und flößte Fröhlichkeit und Entschiedenheit ein. Er war mutig und flößte Mut ein. Ich, Löwchen, er, Löwe. Er konnte grausam sein, aber zu denen, die er liebte, war er überaus gütig und sanft. Ich habe ihn geliebt. Er war der erste Mensch, der wirklich zuhörte, wenn ich redete. Er nahm dich als Stimme des Volkes. Ein guter Herrscher hört nicht nur auf seine Höflinge, sondern versucht zu verstehen, was seine Untertanen denken. Inzwischen waren die Genueser zurückgekommen, gekleidet als Mönche, die Glöckchen läutend vor einer Schar düsterer, von Kopf bis Fuß in schmutzig weiße Lumpen gehüllter Gestalten einhergingen. Es war meine Familie, meine schwangere Frau mit dem Jüngsten auf dem Arm und meine übrigen Söhne und Töchter. Eine Reihe weiterer Angehöriger und ein paar Diener. Die Genueser hatten sie durch die Stadt geführt, als wären sie eine Schar von Leprakranken. Und sogar die Kreuzpilger waren bei ihrem Anblick rasch zur Seite gewichen. Dann beriet ich mich mit Boiamondo, dem Genueser, der uns in der Nacht zuvor so herzlich empfangen hatte, wie unser Aufenthalt in seinem Haus für alle so angenehm wie möglich gestaltet werden könnte. Die Stadt brennt zwar, aber im Hafen kommen weiterhin Schiffe an. Desgleichen die Boote der Fischer, die ja andernfalls draußen im Goldenen Horn bleiben müssen, ohne ihre Ware entladen zu können. Man kann die notwendigen Dinge also zu einem günstigen Preis bekommen. Was eine annehmbare Küche angeht, so gibt es unter den soeben geretteten meinen Vetter Theophilos, der ein ausgezeichneter Koch ist, Man braucht sich bloß von ihm sagen zu lassen, welche Zutaten er benötigt. So konnten wir am Mittag ein Mahl nach Logothetenbrauch zu uns nehmen. Es war ein gemästetes Zicklein, gefüllt mit Knoblauch, Zwiebeln und Porree und bestrichen mit einer würzigen Fischtunke. Baudolino ließ sich das Zicklein schmecken, doch nach einer Zeit genussvollen Essens lenkte er meine Aufmerksamkeit nochmal auf das Pergament. Du wirst bemerkt haben, dass dieses Pergament schlecht abgeschabt worden ist. Man sieht noch Teile von dem, was darunter gestanden hatte. Ich war wirklich ein Schuft. Ich bestahl meinen Lehrer. 2 Nächte lang schabte und kratzte ich ab, was ich für alte Schriften hielt, um Platz zum Schreiben zu haben. In den Tagen darauf war Bischof Otto ganz verzweifelt, weil er die erste Fassung seiner Chronica Sive Historia de Duabus Civitatibus, an der er seit über 10 Jahren geschrieben hatte, nicht mehr finden konnte. Und er beschuldigte den armen Raevin, sie auf einer Reise verloren zu haben. 2 Jahre später entschloss er sich, sie neu zu schreiben. Und ich war sein Schreiber. Aber ich habe nie gewagt, ihm zu gestehen, dass ich die erste Fassung seiner Chronika abgekratzt hatte. Wie du siehst, gibt es eine Gerechtigkeit, denn auch ich habe nun meine Krone verloren. Nur habe ich nicht den Mut, sie neu zu schreiben. Der rote Widerschein der brennenden Stadt am Himmel lenkte für einen Moment meine Aufmerksamkeit zum Fenster hinaus. Das Feuer erreicht die Akropolis. Ich bringe der Stadt Unglück. Du hältst dich wohl für allmächtig. Das ist eine Sünde des Hochmuts. Nein, eher ein Akt der Selbstkasteiung. Mein ganzes Leben lang ist es mir so ergangen. Kaum hatte ich mich einer Stadt genähert, schon wurde sie zerstört. Bin ich vielleicht, wie würdet ihr Griechen sagen, ein Polioklast Kraft bösen Blickes? Man soll sich nicht schlechter machen, als man ist. Du hast recht. Einmal wenigstens habe ich eine Stadt gerettet, nämlich meine Heimatstadt, und zwar mit einer Lüge. Du meinst, ein einziges Mal genügt, um den bösen Blick auszuschließen? Es bedeutet, dass es kein Schicksal gibt. Am Nachmittag des nächsten Tages fing Baudolino wieder an zu erzählen, und ich beschloss, ihn nicht mehr zu unterbrechen. Friedrich hatte mich in die Obhut von Bischof Otto gegeben. Otto, ein Sprössling des berühmten Adelsgeschlechts der Bamberger, war als Bruder der Mutter Barbarossas ein Onkel des Kaisers, wenn auch nur knapp 10 Jahre älter als dieser. Der Bischof war ein Gelehrter von höchstem Rang, hatte er zuerst in Paris bei dem großen Abelard studiert und sich dann für den Orden der Zisterzienser entschieden. Und er war noch jung an Jahren gewesen, als ihm die Würde des Bischofs von Freising verliehen wurde. Otto war noch nicht 50, wirkte aber fast doppelt so alt. Immer ein bisschen hüstelnd, darüber hinaus geplagt von Hüft- und Rückenschmerzen, dazu ein Blasensteinleiden und etwas triefäugig wegen des vielen Lesens und Schreibens bei schlechtem Licht. Du hast dir die Gunst des Kaisers mit allerlei Lügenmärchen erkauft, nicht wahr? Nein, bestimmt nicht, Meister, ich schwöre es. Ein Lügner, der etwas verneint, bejaht es. Komm mit, ich werde dir alles beibringen, was ich weiß. Baudolino, du bist ein geborener Lügner. Warum sagt ihr so etwas, Meister? Weil es wahr ist. Aber glaub nicht, dass ich dir deshalb einen Vorwurf mache. Willst du ein Mann der Schrift werden und womöglich eines Tages auch Historien schreiben, so musst du lügen und Geschichten erfinden können, sonst wird deine Historia langweilig. Aber du musst es in Maßen tun. Die Welt verurteilt die Lügner, die nichts als Lügen erzählen, selbst über die geringsten Dinge. Und sie preist die Poeten, die nur Lügen über die allergrößten Dinge erzählen. Bischof Otto war ein herzensguter Mann, der mich gleich mochte. Ich nahm mir diese Lehren meines Meisters zu Herzen. Darüber hinaus durfte ich an fast allen Gesprächen des Bischofs mit dem Kaiser teilnehmen. Meist ging es um irgendwelche Streitereien in Oberitalien. Wie kann man nur so barbarisch sein? Nicht umsonst trugen alle italienischen Könige einst eine Krone aus Eisen. Hat Ihnen denn niemand beigebracht, dass man dem Kaiser Respekt schuldet? Baudolino, ist dir klar, was das heißt? Sie maßen sich die Regalia an. Und was, lieber Vater, sind diese Regalioli? Alle lachten. Und besonders laut lachte Otto, der noch das alte Latein konnte, das Gute, in dem ein Regaliolus ein Pipan war. Regalia! Regalia! Jura Regalia, Baudolino, du Holzkopf! Das sind die Rechte, die mir zustehen. Zum Beispiel die Ernennung der Richter. Die Erhebung von Steuern auf öffentlichen Straßen, auf Märkten, auf den schiffbaren Flüssen. Das Recht, Münzen zu prägen und was noch, Reinald? Die Nutzung der materiellen Erträge aus den Geldbußen und Verurteilungen, fuhr Reinald von Dassel fort, der bald darauf zum Kanzler ernannt werden sollte. Also zum zweiten Mann des Reiches. Oder wegen Schließung inzestuöser Ehen, ebenso die Nutzung der Abgaben von den Erträgen der Bergwerke, der Salinen, der Fischteiche, auch der Prozentsätze aller im öffentlichen Raum gefundenen Schätze. Genau, und all diese Rechte haben sich diese Städte angemaßt. Sie müssen jeden Sinn für das Richtige und das Gute verloren haben. Welcher Dämon hat Ihnen so den Verstand vernebelt? Mein lieber Neffe und Kaiser, du denkst offenbar an Mailand, an Pavia und an Genua, als wären sie Ulm oder Augsburg. Die Städte in Deutschland sind durch den Willen eines Fürsten entstanden und haben sich von Anfang an zu ihren Fürsten bekannt. Bei den italienischen Städten ist das anders. Sie sind gegründet worden, als die deutschen Kaiser mit anderen Dingen beschäftigt waren. Und sie sind gewachsen, indem sie sich die Abwesenheit ihrer Fürsten zunutze machten. Ja, gefällt es Ihnen denn nicht, sich von Ihrem Kaiser schützen zu lassen und teilzuhaben an der Würde und dem Ruhm eines Reiches? Das gefällt Ihnen sehr. Und um nichts auf der Welt möchten Sie auf diesen Vorteil verzichten, sonst würden Sie bald irgendeinem anderen Monarchen zur Beute fallen, dem Kaiser von Byzanz oder womöglich dem Sultan von Ägypten. Aber Ihr Kaiser soll Ihnen möglichst fernbleiben. Bedenke, dass in den Städten junge Leute, die ein Handwerk betreiben und deinen Hof nie betreten dürften, sich um die Verwaltung kümmern und Befehle erteilen. Diese Städte mit ihrer Art, sich selbst zu regieren, sind mittlerweile der Ort, an dem sich aller Reichtum konzentriert. Die Händler kommen von überall her zusammen und die Mauern sind schöner und solider als die Mauern vieler Burgen. Auf wessen Seite stehst du, Onkel? Auf deiner, mein kaiserlicher Neffe. Aber gerade deshalb ist es meine Pflicht, dir verstehen zu helfen, worin die Stärke deiner Gegner liegt. Wenn du darauf beharrst, von diesen Städten zu verlangen, was sie dir nicht geben wollen, wirst du den Rest deines Lebens damit verbringen, sie zu belagern, sie zu besiegen und sie nach wenigen Monaten glänzender als zuvor wieder auferstehen zu sehen, sodass du von Neuem über die Alpen ziehen musst, um sie erneut zu unterwerfen. Während deine kaiserliche Bestimmung ganz woanders liegt. Und wo sollte meine kaiserliche Bestimmung liegen? Vor geraumer Zeit, als Eugen III. Auf dem Stuhl Petri saß, erzählte der syrische Bischof Hugo von Gabala, es gebe im äußersten fernen Osten, in der Nähe des irdischen Paradieses, das Reich eines Priesterkönigs, des sogenannten Presbyters Johannes, der sicher ein christlicher König sei, wenn auch ein Anhänger der nestorianischen Häresie und dessen Vorfahren jene Magier aus dem Morgenlande gewesen seien, Priesterkönige auch sie, Inhaber einer uralten Weisheit, die das Jesuskind in der Krippe besucht hatten. Und was habe ich, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, mit diesem Priester Johannes zu tun? Die Bestimmung der Christenheit und eines jeden Reiches, das sich als heilig und römisch versteht, liegt dort. Der Kaiser, dem es gelingt, die beiden Reiche zu vereinigen, wird dadurch das Reich der Ungläubigen und selbst das von Byzanz auf zwei einsame Inseln reduzieren, die verloren im großen Meer seines Ruhmes liegen. Fantasien, lieber Onkel! Bleiben wir mit den Beinen auf dem Boden, wenn's recht ist. Und kehren wir noch einmal zu diesen italienischen Städten zurück. Erkläre mir, liebster Onkel, warum einige von Ihnen, wenn Ihre Lebenslage doch so begehrenswert ist, sich mit mir gegen die anderen verbünden und nicht alle gemeinsam gegen mich antreten? Weil sie einander mehr hassen als alle zusammen dich. So. Lieber Vater, die Sache ist die, dass dort unten jenseits der Alpen nicht nur die Städte, sondern auch die Dörfer größtes Vergnügen dran haben, sich gegenseitig eins auf die Rübe zu... Aua! Mäßige deine Sprache, Baudolino. Bischof Otto erzog auch mit Kniffen und Püffen. Ich meine... sich gegenseitig zu demütigen. So ist das bei uns. Man kann den Fremden hassen, aber am meisten hasst man den Nachbarn. Und wenn der Fremde einem hilft, dem Nachbarn eins auszuwischen, dann ist er willkommen. Und warum ist das so? Weil die Leute schlecht sind. Aber wie mein Vater immer sagte, die in Asti sind noch schlechter als Barbarossa. Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Barbarossa, Barbarossa! Ich heiße Friedrich, bin der Kaiser und nicht ein Bart. Lieber Vater, ich weiß nicht, was daran schlimm sein soll. Denn einen roten Bart hast du ja wirklich und der steht dir sehr gut. Wenn sie etwa hätten sagen wollen, dass du einen kupferfarbenen Bart hast, würdest du dann lieber Barber die Rame genannt werden? Ich würde dich genauso lieben und ehren, wenn du einen schwarzen Bart hättest. Aber da du nun mal einen roten hast, sehe ich nicht, wieso du solch ein Theater machen musst, weil sie dich Barbarossa nennen. Was ich dir sagen wollte, wenn du dich nicht wegen dem Bart so aufgeregt hättest. Du kannst ganz ruhig bleiben. Denn meiner Meinung nach werden die sich niemals alle gleichzeitig gegen dich verbünden. Sie fürchten nämlich, wenn sie siegen, wird einer von ihnen stärker als die anderen. Darum nehmen sie lieber dich. Wenn du sie es nicht allzu teuer bezahlen lässt. Glaub dem Jungen nicht alles. Er ist ein geborener Lügner. Oh nein. Er bringt mich auf eine gute Idee. Unsere einzige Möglichkeit bei den italienischen Städten besteht darin, sie möglichst weit auseinander zu dividieren. Nur wissen wir leider nie, wer auf unserer Seite steht und wer auf der anderen. Wenn unser Baudolino recht hat, dann hängt die Frage, ob sie mit oder gegen uns sind, nicht von uns ab, sondern davon, welcher Stadt sie gerade eins auswischen wollen. In diesen Monaten hatte Baudolino sonst jedoch wenig Gelegenheit, Friedrich zu sehen, da dieser seine Hochzeit vorbereitete. Der Kaiser war schon einmal verheiratet gewesen, hatte sich jedoch vor einigen Jahren von seiner Frau getrennt und wollte nun die Gräfin Beatrix von Burgund heimführen, die als Mitgift ihre Grafschaft bis hinunter zur Provence einbrachte. Ich gebe zu, ich war eifersüchtig. Da hatte ich nun seit kurzem einen zweiten Vater gefunden und schon wurde er mir wieder zumindest teilweise von einer Stiefmutter genommen. Hier machte Baudolino eine Pause, zeigte eine gewisse Verlegenheit, fuhr sich mit einem Finger über die Narbe und enthüllte dann die schreckliche Wahrheit. Doch als ich ihr das erste Mal begegnete, musste ich entdecken, dass Beatrix von Burgund ein 20-jähriges Mädchen von außerordentlicher Schönheit war. Zumindest kam sie mir so vor. Und kaum hatte ich sie erblickt, konnte ich keine Muskeln mehr rühren und starrte sie mit aufgerissenen Augen an. Sie hatte golden glänzendes Haar, ein makellos schönes Gesicht, der Mund klein und rot wie eine reife Frucht, die Zähne weiß und regelmäßig, die Haltung aufrecht, der Blick bescheiden, die Augen klar, züchtig und zugleich gewinnend in ihrer Rede, zarten Leibes und feingliedrig, schien sie im Glanz ihrer Anmut alle zu beherrschen, die sie umgaben. Wollte man noch etwas zu ihrem Lob hinzufügen, so könnte man sagen, sie war geübt im Lesen und Schreiben, gewandt im Musizieren und bezaubernd im Singen, so dass der Name Beatrix wirklich hervorragend für sie passte. Mein lieber Gemahl, sagt mir doch, wen ihr da im Geleit habt. Das ist mein Adoptivsohn Baudolino, ein sonderbarer, aber liebenswerter Wildfang aus der Po-Ebene. Es ist mir eine Freude, Baudolino. Sie streichelte mir zärtlich erst über die Wange und dann übers Haar. Und mir schwanden beinahe die Sinne, mir wurde ganz schwarz vor Augen und die Ohren dröhnten mir wie beim Läuten der Kirchenglocken zu Ostern. Was mich wieder zu mir kommen ließ, war die schwere Hand Ottos, der mir auf den Nacken klopfte und zwischen den Zähnen flüsterte: Auf die Knie, du Tölpel! Ich beugte die Knie. Und von diesem Moment an benahm ich mich untadelig, wie ein perfekter Höfling. Nur, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Und anstatt über dieses Damaskus-Erlebnis zu jubeln, weinte ich wegen der unerträglichen Glut dieser unbekannten Leidenschaft. Ich betrachtete meinen löwenköpfigen Gesprächspartner. Die Gewähltheit seiner Ausdrücke, seine zurückhaltende Rhetorik war außergewöhnlich. Und ich fragte mich, was für einen Menschen ich da vor mir hatte, der imstande war, die Sprache der Bauern zu sprechen, wenn er von Dörflern redete, und die der Könige, wenn es um Herrscher ging. Ob er wohl eine Seele hat, dieser Mensch, der seine Erzählung so zu formen weiß, dass sie verschiedene Seelen ausdrücken kann? Und wenn er verschiedene Seelen hat, durch den Mund welcher von ihnen, wird er mir, wenn er spricht, jemals die Wahrheit sagen? In jenem Jahr hatte ich nur wenig Zeit am Hofe verbringen dürfen, wo ich, wenn ich mich dort befand, immer zugleich voller Angst und voller Hoffnung war, Beatrix zu begegnen. So blieb ich die meiste Zeit in der Abtei von Morimond bei Otto, setzte meine Studien bei Raewin fort und diente dem immer mehr kränkelnden Bischof als Schreiber. Das ist die Chronika, in der der Presbyter Johannes erwähnt wird. Was bedeutet es, Christianus sed Nestorianus zu sein? Sind diese Nestorianer nur irgendwie halbe Christen und keine richtigen? Nun, mein Sohn, um die volle Wahrheit zu sagen, Nestorius war ein Ketzer, aber wir haben ihm viel zu verdanken. Du musst wissen, in Indien waren es die Nestorianer, die dort nach dem Apostel Thomas das Christentum verbreiteten. Und zwar bis an die Grenzen jener fernen Länder, aus denen die Seide kommt. Nestorius hat nur einen, allerdings schweren Fehler begangen im Hinblick auf unseren Herrn Jesus Christus und seine allerheiligste Mutter. Wie du weißt, glauben wir fest an die Existenz einer einzigen göttlichen Natur, die gleichwohl aus drei verschiedenen Personen besteht. Die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Aber wir glauben ebenfalls, dass in Christus nur eine einzige Person war, eben die göttliche, die aber zwei Naturen hatte, eine menschliche und eine göttliche. Nestorius hingegen vertrat die Ansicht, dass in Christus nicht nur zwei Naturen existiert hätten, eine menschliche und eine göttliche, sondern auch zwei Personen. Infolgedessen habe Maria nur die menschliche Person geboren, weshalb man sie nicht Mutter Gottes nennen könne, sondern nur Mutter des Menschen Christus. Nicht Theotokos, Gottesgebärerin, sondern höchstens Christotokos. Ist es schlimm, so zu denken? Es ist schlimm und es ist nicht schlimm. Du kannst die heilige Jungfrau genauso gut lieben, auch wenn du so über sie denkst wie Nestorius. Aber du tust ihr damit weniger Ehre an. Das soll nun freilich nicht heißen, dass der Presbyter Johannes ein gefährlicher Ketzer wäre. Aber es wird gut sein, wenn er in Kontakt mit einem christlichen Herrscher tritt, der ihm den wahren Glauben nahebringt. Denn da er gewiss ein ehrlicher Mann ist, wird er dann nicht umhin können, sich zu bekehren. Sicher ist allerdings, dass du diese Dinge nie begreifen wirst, wenn du dich nicht daran machst, ein bisschen Theologie zu studieren. Dazu müsstest du Dialektik studieren. Und das sind Dinge, die du nicht hier in Morimond lernen kannst. Du musst an ein richtiges Studium gehen, an eine Schule, wie es sie nur in großen Städten gibt. Doch Otto sollte nicht mehr erleben, wie ich mein Studium aufnahm. Denn ehe die Bäume das vierte Mal blühten, seit ich ihn kannte, lag Bischof Otto im Sterben, entkräftet von Sumpffieber, Gliederschmerzen, Blutandrang in der Brust und seinem alten Blasensteinleiden. Baudolino, puer dilectissimus, ich gehe fort. Man könnte auch sagen, ich kehre zurück. Und ich bin nicht sicher, welcher Ausdruck der angemessenere ist. So wie ich auch nicht sicher bin, ob meine Geschichte der beiden Reiche oder meine Chronik der Taten Friedrichs die richtigere ist. Nicht, dass ich froh bin, fortzugehen oder zurückzukehren, aber der Herr will es nun einmal so. Und seinen Wunsch in Frage zu stellen, hieße riskieren, dass er mich auf der Stelle niederstreckt. Daher will ich lieber die kurze Zeit nutzen, die er mir noch lässt. Hör zu. Ja. Ich habe den Kaiser gebeten, dich zum Studium nach Paris zu schicken. Was? In Paris wirst du Rhetorik studieren und die Dichter lesen. Rhetorik ist die Kunst, auf elegante Weise etwas zu sagen, von dem man nicht sicher ist, ob es wahr ist. Und die Dichter haben die Pflicht, schöne Lügen zu erfinden. Es kann auch nicht schaden, wenn du ein bisschen Theologie studierst, aber ohne ein richtiger Theologe werden zu wollen. Denn mit den Dingen des Allmächtigen soll man nicht scherzen. Studiere genug, um hinterher eine gute Figur bei Hofe zu machen. Tu dies alles zu meinem Gedenken. Ja. Und Jesus vergebe mir, wenn ich ungewollt seine Worte benutzt habe. Dann gab er ein Röcheln von sich und blieb reglos liegen. Ich wollte ihm schon die Augen schließen, im Glauben, er habe seinen letzten Seufzer getan. Da öffnete Otto noch einmal den Mund. Baudolino, denk an das Reich des Presbyters Johannes. Nur wenn man danach sucht, wird man das Banner der Christenheit über Byzanz und Jerusalem hinaustragen können. Ich habe dich viele Geschichten erfinden hören, die der Kaiser geglaubt hat. Also, wenn du keine anderen Nachrichten über jenes Reich hast, erfinde welche. Merk dir, ich bitte dich nicht zu bezeugen, was du für falsch hältst. Das wäre Sünde, sondern falsch zu bezeugen, was du für richtig hältst. Das ist ein gutes Werk, denn es behebt den Mangel an Beweisen für etwas, das zweifellos existiert oder geschehen ist. Und zweifellos existiert ein Priesterkönig Johannes jenseits der Länder der Perser und der Armenier, hinter Bagdad, Ekbatana, Persepolis, Susa und Arbela, woher die Magier kamen. Dränge Friedrich nach Osten, denn von dort kommt das Licht, das ihn beleuchten wird als den größten aller Könige. Zieh den Kaiser aus jenem Sumpf, der sich zwischen Mailand und Rom erstreckt. Er könnte sonst bis zum Tod darin befangen bleiben. Denk daran, Baudolino, der Priester Johannes, der Weg nach Osten. Genau zur Mittagsstunde gab Otto ein leises Pfeifen aus der schon rauen Kehle von sich. Und die Augen blieben offen und starr, als betrachte er Priester Johannes auf dem Thron. Traurig über den Tod meines Lehrers, kehrte ich für einige Monate an den Hof zu Friedrich zurück. Zuerst hatte ich mich mit dem Gedanken getröstet, dass ich dort nicht nur den Kaiser, sondern auch die Kaiserin wiedersehen würde. Dann sah ich sie wieder und verfiel in noch größere Traurigkeit. Ich musste weg von Beatrix. Denn irgendwo hatte ich gelesen, dass die Liebeskrankheit durch Entfernung von der geliebten Person geheilt werden kann. Und ich hatte da noch nicht die anderen Bücher gelesen, in denen umgekehrt behauptet wurde, dass es gerade die Entfernung sei, die das Feuer der Leidenschaft anfacht. So ging ich zu Friedrich, um ihn an Ottos Rat zu erinnern und mich nach Paris schicken zu lassen. Zum Abschied küsste mich die Kaiserin noch auf die Stirn. Und schreib mir gelegentlich. Berichte mir, wie es dir geht und was du so treibst. Das Leben ist kurz und eintönig. Deine Briefe werden mir ein Trost sein. Ich werde schreiben, ich schwöre es. Ich war mit einem Gefährten nach Paris aufgebrochen, einem Rittersohn aus Köln, der es vorgezogen hatte, sich anstelle des Kriegshandwerks den freien Künsten zu widmen. Nicht ohne den Unmut seines Vaters zu erregen, aber unterstützt von seiner Mutter, die seine Gaben als frühreifer Dichter so unermüdlich und hochtönend pries, dass ich seinen richtigen Namen, falls ich ihn je erfahren, vergessen habe. Ich nannte ihn den Poeten. Und so taten es später auch alle anderen, die ihn kennenlernten. Ich fand bald heraus, dass der Poet in Wahrheit noch nie ein Gedicht geschrieben hatte. Aber ich gedenke es bald zu tun. Sein Vater hatte ihn am Ende ziehen lassen, ohne ihm allerdings mehr als das Nötigste mitzugeben, da er der irrigen Meinung war, das wenige, was zum Leben in Köln genügte, werde auch für Paris vollauf genügen. Kaum waren wir in Paris angelangt, schrieb ich der Kaiserin mehrere Briefe, in denen ich die Stadt schilderte. Eine Stadt, reich an schönen Kirchen. Eine Stadt, in der man eine prickelnde Luft atmet. Der Himmel über Paris ist weit und heiter. Außer, wenn es regnet. Was aber nur ein- bis zweimal am Tag geschieht. Weshalb sie für einen, der aus dem fast immerwährenden Nebel kommt, als ein Ort immerwährenden Frühlings erscheint. Ich schilderte auch meine Mühen der ersten Tage, als es darum ging, ein Zimmer für mich und meinen Gefährten zu finden, ohne mich von den Vermietern um eine ganze Barschaft bringen zu lassen. Nichts schrieb Baudolino ihr von den Abenden in den Tavernen, die es einem erlaubten, nach einem Tag voll anstrengender Studie neue Kräfte zu sammeln, indem man Becher leerte und den Kellnerinnen in den Hintern kniff. Außerdem konnte man sich an jenen Orten fröhlicher Labung, zum Beispiel im Silbernen Schild, im Eisernen Kreuz oder in den drei Kandelabern, zwischen einem Schluck und dem anderen mit Schweine- oder Hühnerpasteten, zwei Täubchen oder einer gebratenen Gans erquicken. Und wenn man ärmer war, mit einem Teller Kutteln oder Hammelfleisch. Und ich half dem mittellosen Poeten, nicht bloß von Kutteln zu leben. Und über eure Studien hattet ihr wohl nur wenig zu berichten. Du darfst nicht meinen, Niketas, die Vorlesungen seien das Wichtigste für einen Studenten. Und die Taverne sei nur ein Ort, wo man seine Zeit vertut. Das Schöne am Studium ist, dass man zwar auch von den Magistern lernt, aber mehr noch von den Mitstudenten. Besonders den Älteren, wenn sie dir erzählen, was sie gelesen haben. Und du entdeckst, dass die Welt voll wunderbarer Dinge sein muss, die du alle kennenlernen möchtest. Wozu dir jedoch, da das Leben zu kurz ist, um in alle Länder der Erde zu reisen, gar nichts anderes übrig bleibt, als alle Bücher zu lesen. Viele Reiseberichte sind gefälscht und der Verfasser hat nie das beschriebene Land betreten. Dennoch nimmt er seine Leser auf eine Reise mit. Aber lass mich dir von Abdul und der Bibliothek erzählen. Abdul? Ein Sarazene führt in Paris eine Bibliothek? Um dir zu erklären, Kyrios Niketas, was Abdul mit den Bibliotheken zu tun hatte, muss ich einen Schritt zurückgehen. Also, eines Morgens beobachtete ich unweit von mir einen Jungen, der seiner Hautfarbe nach ein Sarazene zu sein schien, aber er hatte rotes Haar, das bei den Mauren nicht vorkommt. Ich weiß nicht, ob er der Vorlesung folgte oder seinen Gedanken nachhing. Jedenfalls ging sein Blick ins Leere. Und manchmal kritzelte er etwas auf seine Tafel. Ich reckte den Hals und sah, dass es zum Teil jene Fliegendreckkrakel waren, die das arabische Alphabet darstellen, und zum Teil eine Sprache, die Latein zu sein schien, es aber nicht war, und mich sogar ein wenig an die Dialekte meiner Heimat erinnerte. Kurz und gut, am Ende der Vorlesung sprach ich ihn an. Er reagierte sehr freundlich. Ich heiße Abdul. Ganz wie ein Maure, ja. Aber meine Mutter stammt aus Hibernia und das erklärt mein rotes Haar. Denn alle, die von jener abgelegenen Insel im hohen Nordwesten kommen, haben diese Haarfarbe und stehen im Ruf, bizarr und verträumt zu sein. Mein Vater ist Provenzale, aus einer Familie, die sich nach der Eroberung Jerusalems dort niedergelassen hatte. Und diese noblen Franken haben in den Reichen jenseits des Meeres die Sitten und Gebräuche der von ihnen eroberten Völker übernommen. Sie schmücken sich mit Turbanen und anderen Türkereien. Sie sprechen sogar die Sprache ihrer Feinde. Und es fehlt nicht viel, dass sie auch die Vorschriften des Korans befolgen. So kommt es, dass ein zur Hälfte hibernischer Junge mit rotem Haar den Namen Abdul trägt und ein braungebranntes Gesicht hat. Braungebrannt von der Sonne Syriens, unter der ich geboren bin. Ich denke, auf Arabisch und auf Provenzalisch erzähle ich mir die alten Sagen der eisigen Nordmeere, die ich von meiner Mutter gehört habe. Und jetzt bist du nach Paris gekommen, um wieder ein guter Christ zu werden und so zu sprechen, wie es sich für wohlerzogene Leute gehört, also in gutem Latein. Nein, nein. Mir ist etwas widerfahren, etwas Beunruhigendes. Eine Art schreckliche Prüfung, der ich noch als Kind unterzogen worden bin, wonach meine Eltern beschlossen haben, mich nach Paris zu schicken, um mich einer Blutrache zu entziehen. Was hast du dir während der Vorlesung notiert? Verse. O meine Liebe in fernem Land, deinetwegen leidet mein Herz, und ich finde keine Arznei, es sei denn, ich folge deinem Ruf. Schreibst du Gedichte? Ich singe Lieder. Ich singe, was ich empfinde. Ich liebe eine ferne Prinzessin. Eine Prinzessin? Wer ist sie? Das weiß ich nicht. Ich habe sie gesehen. Oder vielmehr nicht wirklich. Aber es ist, als hätte ich sie gesehen. Während ich im Heiligen Land einer Prüfung, also während ich ein Abenteuer erlebte, von dem ich dir noch nichts erzählt habe, ich beschloss, ihr mein Leben zu weihen. So begann eine schöne Freundschaft. Noch am selben Abend erschien Abdul beim Poeten und mir mit einem Instrument, das ich noch nie gesehen hatte. Ein mandelförmiges Ding mit vielen Saiten. Und während er sanft diese Saiten zupfte, sang er in provenzalischer Sprache. Can Lorius del Fontana seclar si cum far sol. E par la flor sai clentina el rosignol etzel ram. Wenn der Bach aus der Quelle hell sprudelt, wie sich's gehört, und die Hundsrose blüht und die Nachtigall auf dem Zweig anstimmt und dreht und wendet und verfeinert ihr süßes Lied, ist's recht, dass auch ich anstimme das meine. Volvere frangetta plana sonduz zantaretta fina. La la la la la la la la la la la la la la la la. Herr im Himmel, warum kann ich nicht so schöne Verse schreiben? Ich will kein Dichter werden. Ich singe nur für mich, das genügt. Wenn du sie haben willst, schenke ich sie dir. Oh ja. Und wenn ich sie dann ins Deutsche übersetze, klingen sie schrecklich fade. Abdul wurde der Dritte in unserem Bunde. Und immer wenn ich versuchte, nicht an Beatrix zu denken, nahm dieser verdammte Maure mit rotem Haar sein vermaledeites Instrument zur Hand und sang Lieder, die mir das Herz zerspringen ließen. Wenn die Nachtigall im Gezweig Liebe spendet und jubelnd anstimmt ihr Lied und lockend zu ihrem Gesellen blickt und hell die Bäche sind und die Wiesen grün, ob der neuen Fröhlichkeit dirigiert, dann strömt mir große Freude ins Herz. Nach einer Freundschaft sehne ich mich, denn ich wüsste kein höheres Glück als die Liebe, die sie mir schenkt und die flink sich einnistet in mein wehes Gemüt mit einem schmerzlichen Ton. Abdul wohnte bei einem Onkel, der Kanonikus in der Abtei von St. Viktor war, einer der Pilgerstätten des Wissens in der ganzen christlichen Welt, mit einer Bibliothek, die reicher war als die von Alexandria. Und so bekamen der Poet und ich in den folgenden Monaten durch Abduls Vermittlung Zugang zu jenem Hort der universalen Gelehrtheit. Dort verbrachte ich lange Vormittage, indem ich, statt den Magistern zu lauschen, mit halboffenem Mund fantastische Texte verschlang. Die Geschichten von Plinius, den Alexanderroman, die Geographie von Solinus, die Etymologien von Isidor und anderes mehr. Ich las von fernen Ländern, in denen Menschen ohne Kniegelenke leben, Menschen ohne Zunge, Menschen mit Riesenohren, in die sie ihren Leib hüllen können, um ihn vor Kälte zu schützen, und jene Skiapoden oder Schattenfüßler, die nur ein Bein haben, aber ungemein schnell damit rennen können. Doch als ich bei meiner Lektüre zu Indien gelangte, verblassten alle anderen Visionen. Denn in jenem Teil der Welt, wenn überhaupt irgendwo, musste das Reich jenes Presbyters Johannes sein, von dem Bischof Otto gesprochen hatte. Ich erzählte auch meinen beiden Gefährten von jenem Priester und sie waren sofort sehr angetan von dem Spiel und teilten mir jeden vagen oder kuriosen Hinweis mit, den sie irgendwo in einer Handschrift fanden. Ja, meine ferne Prinzessin, wenn sie denn fern sein muss, versteckt ihre strahlende Schönheit sicher im fernsten aller Länder. Wir waren noch nicht bis zu den Vorlesungen über Astronomie gelangt und hatten nur sehr vage Vorstellungen über die Form der Erde. Der Poet war noch überzeugt, sie sei eine flache Scheibe. Eine flache Scheibe, über deren Ränder die Wasser des Ozeans hinunterstürzen. Gott weiß wohin. Ich dagegen war schon von Ravin dahingehend belehrt worden, dass nicht nur die großen Philosophen der Antike und Ptolemäus, der Vater aller Astronomen, sondern auch der heilige Isidor versichert hätten, die Erde sei eine Kugel. Ja, Isidor ist sich dessen sogar so gut christlich sicher gewesen, dass er den Umfang des Äquators auf 80.000 Stadien festgesetzt hat. Jedoch ebenso wahr ist, dass einige Kirchenväter, darunter der große Lactantius, daran erinnert haben, dass der Bibel zufolge die Erde die Form eines Tabernakels hat. Dass man also Himmel und Erde zusammen sehen muss wie einen Schrein, einen Tempel mit seiner schönen Kuppel und seinem Boden. Kurz, wie eine große Schachtel und nicht wie einen Ball. Ich halte mich aber lieber an das, was der heilige Augustinus gesagt hat, dass nämlich womöglich die heidnischen Philosophen recht haben und die Erde rund ist und die Bibel nur bildlich von einem Tabernakel gesprochen. Nach einiger Suche in der Bibliothek der Abtei von St. Viktor habe ich dann Karten gefunden, die ich meinen Freunden aus dem Gedächtnis aufzeichnete. Und hier, hier liegt das irdische Paradies. Aber wie kannst du so eine Karte ernst nehmen, die dir die Erde auf einem flachen Papier präsentiert, wo du doch behauptest, sie sei eine Kugel? Na, überleg doch mal. Könntest du eine Kugel so darstellen, dass man alles sähe, was sich auf ihr befindet? Eine Karte muss dir den Weg zeigen. Und beim Gehen siehst du die Erde nicht rund, sondern flach vor dir liegen. Und außerdem, auch wenn sie eine Kugel ist die ganze untere Hälfte unbewohnt und vom Ozean besetzt, denn würde dort jemand leben, müsste er mit den Füßen nach oben und dem Kopf nach unten leben. Daher genügt ein Kreis auf einer Karte, um die obere Halbkugel darzustellen. Im Frühling entdeckte Baudolino, dass seine verbotene Liebe zu Beatrix immer größer wurde, wie es Liebenden halt in dieser Jahreszeit ergeht, besonders wenn die Angebetete in unerreichbarer Ferne ist. Darüber hinaus hörte Abdul nicht auf, mich zu quälen, indem er die Abende damit verbrachte, sein Instrument zu streicheln und in seinen Liedern von den Reizen der Abwesenheit zu singen. Eines Tages wirst du die Hoffnung verlieren, jemals deine Prinzessin zu sehen, Abdul. Oh, du Glücklicher. Mein Leid ist schlimmer als deines, denn ich werde meine Geliebte zweifellos wiedersehen müssen, früher oder später. Und ich habe nicht das Glück, sie niemals gesehen zu haben, sondern das Unglück zu wissen, wer sie ist und wie sie aussieht. Doch wenn Abdul Trost darin fand, uns sein Leid zu schildern, warum sollte ich dann nicht Trost darin finden, ihr das meine zu schildern? So fing ich an, Liebesbriefe zu schreiben, die ich aber niemals abzuschicken gedachte. Der Nordstern scheint auf den Pol und der Mond erhellt die Nacht. Mir aber dient als Führer ein einziger Himmelskörper. Und wenn nach dem Weichen der Dunkelheit mein Stern im Osten aufgeht, will mein Geist nichts von des Schmerzes Düsternis wissen. Du bist mein lichtbringender Stern, der die Nacht vertreibt. Denn ohne dich ist der Tag selbst finstere Nacht. Mit dir jedoch ist die Nacht selbst hellichter Tag. Wenn es mich hungert, sättigst du mich. Wenn es mich dürstet, gibst du mir zu trinken. Doch was sage ich? Du speisest mich, aber sättigst mich nicht. Denn nie bin ich deiner satt geworden. Nie werde ich genug von dir haben. Es waren schöne Briefe, weshalb ich es mit der Zeit immer unerträglicher fand, nicht zu wissen, wie Beatrix auf diese sanfte Gewalt reagiert hätte, und beschloss, sie eine Antwort geben zu lassen. Also schrieb ich, wobei ich ihre Schrift zu imitieren versuchte, in der Liebe, die mir aus dem innersten Herzen quillt und duftender aufsteigt als jedes andere Aroma, wünscht die, die dein ist mit Leib und Seele, den dürstenden Blumen deiner Jugend, die frische ewigen Glücks. Den dürstenden Blumen deiner Jugend, die frische ewigen Glücks. Meine freudige Hoffnung biete ich meinen Glauben an. Dir, meine freudige Hoffnung, biete ich meinen Glauben an und mit aller Ergebenheit auch mich selbst, solange ich lebe. Oh, bleib mir gewogen, denn in dir liegt mein Wohlergehen beschlossen. In dir liegt meine Hoffnung und meine Ruhe. Ich bin morgens noch kaum richtig aufgewacht, schon hat meine Seele dich wiedergefunden. Wohlbehütet in ihrem eigenen Innern. Seit jenem Augenblick, da wir uns zum ersten Mal sahen, habe ich nur dich bevorzugt. Und dich bevorzugend habe ich dich gewollt. Dich wollend habe ich dich gesucht. Dich suchend habe ich dich gefunden. Dich findend habe ich dich geliebt. Dich liebend habe ich dich begehrt. Dich begehrend habe ich dich in meinem Herzen über alles gestellt. Und habe von deinem Honig gekostet. Diese Korrespondenz, die sich über einige Monate hinzog, spendete meinem erhitzten Gemüt zunächst eine gewisse Kühlung. Dann begann ich, Gedichte zu schreiben. Feror ego veluti sine nauta navis ut per vias aeris vaga fertur avis. Ach. Quidquid Venus imperat labor est suavis, quenum quam in cordibus habitat ignavis. Ich treibe dahin wie ein Boot ohne Steuermann, wie auf luftigen Wegen der Vogel schweift, doch was Venus gebietet, ist wonnige Mühe, denn niemals wohnt sie in feigen Sälen. Als ich diese und andere Verse dem Poeten zeigte, wurde er blass vor Scham und geschlagen gestand er die Unfruchtbarkeit seiner Fantasie und verfluchte sein dichterisches Unvermögen. Ich wäre lieber impotent im organischen Sinn, als so unfähig auszudrücken, was ich in meinem Herzen empfinde. Genau das nämlich, was du so trefflich ausgedrückt hast. Du hast mir die Verse direkt aus dem Herzen abgelesen. Du kannst die Gedichte haben und als die deinen ausgeben. Ein kostbares Geschenk. Denn wie es sich traf, hatte ich gerade in meinem letzten Brief an Beatrix, um ihr etwas Neues zu erzählen, die Gedichte mitgeschickt und dabei als das Werk eines Freundes ausgegeben. Beatrix hatte sie Friedrich vorgelesen, Reinald von Dassel hatte sie gehört und da er ein Liebhaber der Poesie war, wenn auch vorwiegend mit Palastintrigen befasst, hatte er gesagt, er würde den Dichter gern in seine Dienste nehmen. Gerade in jenem Jahr war Reinald von Dassel mit der hohen Würde des Erzbischofs von Köln bekleidet worden und der Gedanke, Hofdichter eines Erzbischofs zu werden, gefiel dem Poeten nicht schlecht, auch weil er nicht viel Lust hatte zu studieren. Nur, dass man, um als Hofpoet leben zu können, Gedichte verfassen muss. Ich verspreche dir, wenigstens ein Dutzend zu schreiben, aber nicht alle auf einmal. Schau. Große Dichter sind nicht immer diarrhöisch. Manche leiden auch an Verstopfung. Und das sind die Größten. Du musst den Eindruck erwecken, als würdest du von den Musen gequält und könntest nur hin und wieder ein Distichon absondern. Mit dem, was ich dir geben werde, kommst du schon ein paar Monate hin. Aber lass mir Zeit, denn ich bin zwar nicht verstopft, aber auch nicht diarrhöisch. Also schieb die Abreise hinaus und schick Reinhard ab und zu ein paar Verse, um ihn bei Laune zu halten. Gut. Fürs Erste wird es gut sein, dich mit einer Widmung vorzustellen, einer Eloge auf deinen Wohltäter. Ich dachte einen Abend lang darüber nach und gab ihm dann einige Verse für Reinhard. Präsul discretissimi veniam te precor morte bona morior dulci nece necor. Meum pectum sauciat, puellarum decor, et quas tactu nequeo, saltem corde möchor. Edler Bischof, ich bitte um Nachsicht, denn ich sterbe einen schönen Tod. Und eine süße Wunde rafft mich dahin. Die Schönheit der Mädchen durchbohrt mir das Herz und jene, die ich nicht berühren kann, besitze ich wenigstens in Gedanken. Lateinische Bischöfe ergötzen sich an nicht gerade sehr heiligen Liedern. Du musst dir zweierlei klar machen. Erstens, was ein lateinischer Bischof ist, von dem nicht verlangt wird, auf jeden Fall ein heiliger Mann zu sein, besonders wenn er zugleich auch Kanzler des Reiches ist. Und zweitens, wer und was Reinald ist, nämlich kaum Bischof und vorwiegend Kanzler. Gewiss ein Liebhaber der Poesie, aber mehr noch darauf aus, sich die Talente eines Dichters für seine politischen Ziele nutzbar zu machen, was er dann ja auch tat. Also ist der Poet mit deinen Versen berühmt geworden? So ist es. Fast ein Jahr lang schickte er Reinald mit vor Ehrerbietung überfließenden Briefen die Verse, die ich ihm schrieb. Und am Ende bestand Reinald darauf, dass dieses ungewöhnliche Talent auf der Stelle an seinen Hof kam. Der Poet machte sich also auf die Reise, ausgerüstet mit einem schönen Vorrat an Versen, mit dem er mindestens ein Jahr überleben konnte, wenn er sich als gebührend verstopft gebärdete. Und du warst glücklich darüber, ein weiteres Mal der Fürst der Lüge gewesen zu sein und rühmst dich dessen, so wie du hoffst, dass eines Tages jemand deine Liebesbriefe zwischen den Handschriften von St. Victor findet und sie, wer weiß, wem zuschreibt. Ja, es macht mir Vergnügen, Dinge geschehen zu lassen und der Einzige zu sein, der weiß, dass sie mein Werk sind. Dein Fall wird nicht besser, mein Freund. Ich hatte dir nachsichtig unterstellt, du wolltest der Fürst der Lüge sein. Und jetzt gibst du mir zu verstehen, du wärst gerne der Herrgott. Seit der Poet fort war, wohnte Abdul bei mir. Eines Abends, als ich nach Hause kam, saß er allein im Zimmer und sang eines seiner schönsten Lieder. Als das Lied zu Ende war, sank er erschöpft zusammen. Ich fürchtete schon, er werde in Ohnmacht fallen und beugte mich über ihn. Aber Abdul hob eine Hand, als wollte er mich beruhigen und begann auf einmal leise zu lachen. Einfach so, ohne Grund. Er lachte und dabei zitterte er am ganzen Körper. Ich dachte, er hätte Fieber. Abdul. Ja, ist gut. Lass mich, komm. Ich werde mich schon wieder beruhigen. Ich kenne das sicher. Ich weiß, worum es sich handelt. Abdul, was ist mit dir los? Komm, hör zu, mein Freund. Ich habe ein bisschen grünen Honig genommen. Nur ein kleines bisschen. Ich weiß, dass es eine schwere, teuflische Versuchung ist, ich weiß. Aber manchmal hilft es mir beim Singen. Sehr gut, hör zu und schält mich nicht. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich im Heiligen Land eine wunderbare und schreckliche Geschichte gehört. Es hieß, nicht weit von Antiochia lebte eine Sarazenensippe, die in den Bergen hauste, hoch oben auf einer nur den Adlern zugänglichen Burg. Ihr Anführer nannte sich Aloadin und er flößte sowohl den sarazenischen wie den christlichen Fürsten größten Schrecken ein. Mitten in der Burg nämlich, so hieß es, gab es einen Garten mit allen Arten von Früchten und Blumen, durch welche Bäche von Wein, Milch, Honig und Wasser flossen und überall tanzten und sangen Mädchen von unvergleichlicher Schönheit. In diesem Garten durften nur junge Männer leben, die Aloadin entführen ließ, um sie an diesem Ort des Entzückens an nichts als Lust zu gewöhnen. Ja, ich sage Lust, denn jene Mädchen waren willig und stets bereit, die jungen Männer zu befriedigen. Sie verschafften ihnen unbeschreibliche Freuden, sodass naturgemäß jeder, der an diesen Ort gelangte, ihn um keinen Preis wieder verlassen wollte. Nicht schlecht, dein Aloadin oder wie er sich nannte. Ah, was meinst du, weil du noch nicht die ganze Geschichte kennst? Eines schönen Morgens erwachte einer der jungen Männer in einem kahlen, sonnendurchglühten Hof und fand sich in Ketten liegen. Nach einigen qualvollen Tagen wurde er zu Aloadin gebracht, warf sich vor ihm auf die Knie und drohte sich umzubringen und flehte, ihn wieder in jenen lustvollen Garten zurückzuversetzen, auf dessen Wonnen er nicht mehr verzichten könne. Da eröffnete ihm Aloadin, er sei beim Propheten in Ungnade gefallen und könne seine Gunst nur wieder erlangen, wenn er bereit sei, eine große Tat zu tun. Er gab ihm einen goldenen Dolch und sagte, er solle sich an den Hof eines mit ihm verfeindeten Herrn begeben und ihn töten. Auf diese Weise würde er sich erneut verdienen, was er begehrte, und sollte es ihn das Leben kosten, würde er sofort ins Paradies kommen, wo es genauso schön sei wie in jenem Garten, aus dem er verbannt worden war. Und tja, sogar noch schöner. Und du? Was hast du mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Ich bin als 10-Jähriger von Aloadins Männern entführt worden und bin 5 Jahre lang bei ihnen geblieben. Und als 10-Jähriger hast du all diese Mädchen genossen. Und dann bist du losgeschickt worden, um jemanden zu ermorden. Abdul, was erzählst du mir da? Ich war noch zu klein, um sofort unter die glücklichen jungen Männer eingereiht zu werden. Ich wurde als Diener einem Eunuchen zugeteilt, der sich um ihr Wohlergehen kümmerte. Aber hört zu, was ich entdeckte. 5 Jahre lang hatte ich nie etwas von irgendeinem Garten gesehen, denn die jungen Männer lagen immer aneinander gekettet in jenem kahlen, sonnendurchglühten Hof. Jeden Morgen nahm der Eunuch aus einem Schrank kleine Silbergefäße, die eine honigartige, aber grünliche Flüssigkeit enthielten, trat vor jeden der Gefangenen und verabreichte ihm einen Löffel davon. Sie schluckten das Zeug und begannen sofort, sich und den anderen all jene Genüsse und Wonnen zu schildern, von denen die Legende berichtet. Verstehst du, sie verbrachten den Tag selig lächelnd mit offenen Augen. Gegen Abend fühlten sie sich müde und begannen zu lachen, manchmal leise, manchmal unbändig laut, und dann schliefen sie ein. So kam es, dass ich allmählich begriff, welcher Täuschung sie von Aloadin unterzogen wurden. Sie lagen in Ketten und bildeten sich ein, im Paradies zu leben. Und um dieses Glücksgefühl nicht zu verlieren, wurden sie zu willigen Mordwerkzeugen ihres Herrn. Wenn sie dann heil von ihren Unternehmungen zurückkamen, wurden sie wieder in Ketten gelegt und sahen und hörten jedoch erneut, was der grüne Honig ihnen vorgaukelte. Und du? Eines Nachts, während alle schliefen, bin ich in den Raum geschlichen, wo die Silbergefäße mit dem grünen Honig aufbewahrt wurden. Und hab davon gekostet. Gekostet, sage ich. 2 Löffel habe ich davon genommen und sofort fing ich an, wunderbare Dinge zu sehen. Schien dir, du wärst in jenem Garten. Nein. Vielleicht haben die von dem Garten geträumt, weil Aloadin ihnen bei der Ankunft davon erzählt hatte. Ich glaube, dieser Honig lässt einen immer das sehen, was man sich im innersten Herzen wünscht. Ich befand mich in der Wüste, oder vielmehr in einer Oase, und ich sah eine prächtige Karawane kommen. Kamele mit Federbüschen und eine Schar von Mauren mit bunten Turbanen, die Trommeln und Zymbeln schlugen. Und hinter ihnen, auf einem von 4 Riesen getragenen Thron mit Baldachin, da kam sie. Prinzessin. Ich kann dir nicht schildern, wie sie aussah. Sie war so, wie soll ich sagen, so strahlend, dass ich nur einen blendenden Glanz in Erinnerung habe. Aber wie war ihr Gesicht? War sie schön? Ihr Gesicht habe ich nicht gesehen. Sie war verschleiert. Aber in wen hast du dich dann verliebt? In sie, weil ich sie nicht gesehen habe. Ich fühlte auf einmal im Herzen, hier innen, verstehst du, eine unendliche Süße. Eine Sehnsucht, die seitdem nie wieder verloschen ist. Aber du hattest doch begriffen, dass sie nur eine Vorspiegelung des grünen Honigs war. Ja, die Vision war eine Vorspiegelung. Aber was ich seitdem im innersten Herzen empfinde, ist keine. Das ist echtes Verlangen. Kurz, Abdul hatte schließlich einen Fluchtweg aus der Burg gefunden und war glücklich heimgekehrt zu seiner Familie. Sein Vater, der Aloadins Rache fürchtete, schickte ihn nach Paris. Doch vor seiner Flucht aus der Burg hatte Abdul sich eines jener Silbergefäße mit grünem Honig verschafft. Als Abdul wieder einigermaßen bei Sinnen war, machten wir uns auf in die Taverne. Doch als wir in die 3 Kandelaber eintraten, hielt mich Abdul am Arm zurück. Siehst du den da drüben? Da, am Tisch? Ja. Das ist ein fahrender Scholar. Er ist mir schon häufiger in der Bibliothek von St. Victor über den Weg gelaufen. Der verfolgt irgendein geheimes Projekt. Weißt du, wie er heißt? Boron. Stammt aus Montbéliard. Er hatte einen großen Strubbelkopf und rote Augen vom vielen Lesen bei Kerzenlicht. Aber er schien tatsächlich ein Ausbund von Gelehrsamkeit zu sein. Er faszinierte uns beide gleich bei unserer ersten Begegnung, indem er uns subtilste Fragen vorlegte, über die unsere Magister tagelang disputiert hätten. Lässt sich Sperma einfrieren? Lässt sich? Kann eine Prostituierte empfangen? Ja. Riecht der Schweiß am Kopf übler als der an anderen Körperteilen? Werden die Ohren rot, wenn man sich schämt? Natürlich werden sie rot. Trauert ein Mann über den Tod der Geliebten mehr als über ihre Hochzeit mit einem anderen? Mehr als über... Müssen die Adligen hängende Ohren haben? Werden die Verrückten bei Vollmond noch verrückter? Aber die Frage, die mich am meisten beschäftigt, ist die nach der Existenz der Lehre. Ein Thema, in dem ich mich besser auskenne als jeder andere Philosoph. Die Lehre existiert nicht, weil die Natur sie verabscheut. Dass sie nicht existiert, ist erstens aus philosophischen Gründen evident, denn würde sie existieren, müsste sie entweder Substanz oder Akzidenz sein. Zweitens, existiert die Lehre nicht aus physischen Gründen. Nimm ein zylindrisches Gefäß. Aber wieso liegt dir so viel daran zu beweisen, dass die Lehre nicht existiert? Was kümmert's dich? Es kümmert mich. Die Lehre kann entweder interstitiell sein, das heißt, in den Zwischenräumen zwischen Körper und Körper in unserer irdischen Welt existieren, oder sie kann ausgedehnt sein, hinaus über die Ränder des Universums, das wir sehen, nur begrenzt durch die große Kugel der Himmelskörper. Wenn dem so wäre, könnten in jener Lehre andere Welten existieren. Was kümmert's dich, ob es andere Welten gibt? Es kümmert mich. Denn wenn es sie gäbe, hätte unser Herr Jesus Christus sich in jeder von ihnen für unsere Sünden opfern und in jeder von ihnen Brot und Wein verwandeln müssen. Und folglich wäre der höchste Gegenstand, der Zeugnis und Überrest jenes Wunders ist, nicht einzig und einmalig, sondern es gäbe viele Kopien davon. Und welchen Wert hätte mein Leben, wenn ich nicht wüsste, dass es irgendwo einen höchsten Gegenstand gibt, den es zu finden gilt. Und was wäre dann dieser höchste Gegenstand? Meine Sache. Das ist nichts für profane Ohren. Aber sprechen wir von etwas anderem. Wenn es viele Welten gäbe, dann gäbe es auch viele erste Menschen. Viele Adams und Evas, die viele Male die Ursünde begangen hätten. Und folglich gäbe es viele irdische Paradiese, aus denen sie verjagt worden wären. Und haltet ihr es für denkbar, dass es von so etwas Erhabenem wie dem irdischen Paradies jede Menge Kopien gibt? Das irdische Paradies gibt es nur einmal. In einem fernen Land, jenseits des Reiches der Meder und Perser. Damit waren wir beim springenden Punkt angelangt und erzählten Boron von unseren Spekulationen über den Priester Johannes. Jawohl, ich habe diese Geschichte mit den christlichen Königen auch gehört. Im fernen Orient von einem Mönch. Ich habe den Bericht über einen Besuch gelesen, den vor vielen Jahren ein Patriarch aus Indien bei Papst Calixtus II. Gemacht hat. Papst Calixtus II. Darin wird geschildert, wie mühsam es für den Papst gewesen war, sich mit ihm zu verständigen. Mhm. Wegen ihrer verschiedenen Sprachen. Ja. Der Patriarch hat die Stadt Hulna beschrieben, durch die einer der Flüsse fließt, die im irdischen Paradies entspringen, der Physon. Den andere auch Ganges nennen. Und wo auf einem Berg außerhalb der Stadt das Heiligtum steht, in welchem der Leib des Apostels Thomas aufbewahrt wird. In seiner Historia de Duabus Civitatibus hat Bischof Otto berichtet, ein gewisser Hugo von Gabala habe gesagt, Johannes lebe jenseits des Tigris. Und an der Stelle, wo Otto sagt, dass Hugo den Namen Johannes nennt, fügt er hinzu, sic enim eum nominare solent. So nämlich pflegen sie ihn zu nennen. Genau. Was bedeutet dieser Plural? Offenbar, dass nicht nur Hugo, sondern auch andere solent pflegen und folglich schon damals pflegten, ihn so zu nennen. Ihr seht, wir lernen von unseren Meistern, dass es keinen besseren Prüfstein der Wahrheit gibt, als die Kontinuität der Tradition. Wir drängten Boron mehr über das irdische Paradies zu sagen aber er hatte den Fässern der drei Kandelaber schon zu sehr zugesprochen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wir fassten also den wankenden Boron unter die Arme und brachten ihn in unser Zimmer. Dort gab ihm Abdul eine wohl abgemessene, winzige Menge grünen Honig. Nur eine Löffelspitze. Und eine weitere teilte er sich mit mir. Bald darauf begann Boron, etwas vom Paradies zu sehen. Ich sehe einen Ort mit lieblichen grünen Wiesen, auf denen Blumen und duftende Kräuter wachsen, während ringsum ein süßer Geruch in der Luft liegt, der bewirkt, dass es mich überhaupt nicht mehr nach Speise und Trank verlangt. Ich sehe eine herrliche Wiese mit vier ehrwürdig aussehenden Männern. Sie tragen goldene Kronen auf dem Kopf und Palmzweige in den Händen. Ich höre einen Gesang. Ich rieche Balsamduft, oh mein Gott. Ich spüre eine Süßigkeit auf der Zunge wie von Honig. Du siehst, Kyrios Niketas, wenn ich nicht den Versuchungen dieser Welt erlag, verbrachte ich meine Nächte damit, mir andere Welten vorzustellen. Ein bisschen mit Hilfe des Weins, ein bisschen mit Hilfe des grünen Honigs. Es gibt nichts Besseres, als sich andere Welten vorzustellen, um zu vergessen, wie leidvoll die ist, in der wir leben. So jedenfalls dachte Baudolino damals. Er hatte noch nicht begriffen, dass man, wenn man sich andere Welten vorstellt, am Ende auch die eigene verändert. Baudolino. Hörspiel in vier Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Umberto Eco. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Die Personen und ihre Sprecher waren Baudolino Jens Wawritschek, Niketas Peter Fricke, Barbarossa Michael Mendel, Bischof Otto Ernst August Schäppmann, Beatrix Irina Wanka, Poet Sebastian Blomberg, Abdul Andreas Pietschmann, Boron Ingo Hülsmann, Gagliaudo Hans Diehl, Umberto Eco Hans-Josef Eich. In weiteren Rollen Friedrich von Bülow, Hubertus Gerzen, Heinrich Gieskes, Axel Gottschick, Oliver Jacobs, Margarete Saalbach, Andreas Serda und Mitglieder des Collegium Musicum Baden-Baden. Ton Dietmar Rötzel und Daniel Sänger. Schnitt Waltraud Gruber und Christiane Köhler. Regieassistenz Maidon Bader und Tobias Krebs. Musik Henrik Albrecht unter Mitwirkung des SWR-Rundfunkorchesters Kaiserslautern. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk, Norddeutscher Rundfunk, der Hörverlag 2002. Ausgerechnet mir muss das passieren, dass mein Sohn Visionen sieht und kann noch nicht mal eine Kuh melken. Was habe ich dem Herrgott getan, dass ich einen Sohn haben muss, der die Heiligen sieht? Dass er die Heiligen sieht? Froh, dieser Kerl ist noch verlogener als Judas und denkt sich das alles nur aus, dass er nicht arbeiten muss. Dramaturgie Matthias Spranger.